Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Sehr lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, offene Sendung heute Nacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Und ich schlage noch ein Thema vor, über das wir uns auch unterhalten könnten, wenn ihr es wollt. Und zwar las ich gestern im Kölner Express diese Schlagzeile hier. Professor analysierte deutsche Talkshows, Doppelpunkt. Frauen stehen auf Meiser, die Schlauen auf Fliege. Ich finde, das hat Hans Meiser, den ich sehr schätze und sehr mag, nicht verdient, eine solche Klassifizierung. Deshalb frage ich euch, wen mögt ihr am liebsten von den täglichen Talkern? Ich zähle mal ein paar Namen auf. Christen, Meiser, Schäfer, Vera, Kerner, Sonja, Fliege, Arabella, ich glaube, es gibt noch mehr, und so weiter und so weiter. Also, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten über die täglichen Talkshows, über die täglichen Talker oder Talkerinnen, oder über welches Thema auch immer, 0130 2911, Telefon und die Faxnummer 0130 11 51 22. Axel ist der Erste heute Nacht, 24, hi. Wie, Alex. Ach, Alex, Entschuldigung. Ja, genau. Also Hans Meiser ist ganz cool, also besser als Fliege, meine ich. Findest du? Ja. Hast du deshalb angerufen? Nee, mein Thema ist eigentlich Gangs. Gangs? In Berlin und überhaupt in Deutschland. Gehörst du einer an? Ich hab angehört, einer angehört. Was war das für eine Gang? Das waren die Westside Gangsters in Berlin Wedding. Und das war der absolute Scheiß gewesen, was die gemacht haben. Die Westside Gangsters? Ja, genau. In Berlin Wedding. Ja. Was habt ihr gemacht? Alles Mögliche. Alles Mögliche, was. Zähl mal so ein paar Sachen auf. Angeht irgendwie Leute abgezogen, also Geld abgezockt und weiß ich alles. Also, das ging hart ins Kriminelle rein, ne? Auf jeden Fall, ja. Drogengeschäfte auch? Später kam das dazu, ja. Überfälle, Autos knacken, solche Sachen auch? Nee, Autos nicht. Mhm. Also, wir haben uns Autos gekauft für ganz wenig Geld, also eigentlich für 500 bis 1000 Mark und sind ohne Führerschein losgefahren und sowas. Wie lange warst du in der Gang? 4 Jahre insgesamt ungefähr. Lange Zeit. Ja. Wie viele Leute waren da zusammen? Bei uns waren es 30, 35. Mhm. Waren das nur Jungs, nur Männer? Nee, es waren auch Mädchen dabei, aber nicht so viele. Wie bist du in Kontakt gekommen mit der Gang? Na, ich war eigentlich einer der Anführer gewesen. Mhm. Also wir haben erst so klein gangstermäßig irgendwie in Läden drin und die Cloud und so ein Scheiß und dann dachten wir uns. Hast du die Gang quasi gegründet? Ja, mit zwei anderen zusammen, ja. Mhm. Das war eigentlich bei uns in der Straße irgendwie gewesen. Die Leute, die sich kannten, ja, eigentlich rufe ich an wegen den Leuten irgendwie, die vor einer oder zwei Wochen angerufen haben, die Autos knacken, dann einen kleinen Kaff da. Ja, 300 bis 400 haben die Jungs erzählt. Ja, ja, die waren genau, so 13, 14, nee, 13 nicht, 14 bis 17 in der Kante. Ja. Ja, der eine war 20 gewesen. Einer war schon älter, genau, 18, genau, ja. Mhm. Ja, und ich wollte einen kleinen Tipp geben. Also ich bin da rausgekommen durch meine jetzige Freundin, mit der ich schon 4 Jahre zusammen bin. Mhm. Ich dachte mir, ich sag den Leuten mal, dass sie sich eine anständige Frau suchen sollen. Das ist das beste Rezept, meinst du? Auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Weil die hat gesagt, wenn ich weiteren Scheiß mache, dann sagt sie Tschüss und das wollte ich auf keinen Fall. Mhm. Das war das hauptausschlaggebende Ding, dass du ausgestiegen bist? Nee, auch was anderes, weil ein Kumpel von mir totgefahren wurde, als wir mal irgendwie ein bewaffneten Raubüberfall gemacht haben. Mhm. Sind schon abgehauen und der ist über die Straße und wurde vom LKW platt gefahren. Mhm. Und das war auch nicht so schön gewesen. Da dachte ich schon früher eigentlich, dass das alles scheiße ist. Du warst dann, wenn ich gerade mal so nachgerechnet habe, von 16 bis 20 ungefähr dabei? Ja, genau. Ja. Mhm. Ist dir dann der Ausstieg schwer gefallen? Nein, auf keinen Fall. Ich war froh. Hast du es quasi von heute auf morgen gemacht? Ja, so kann man sagen, ja. Weil ich hatte es satt irgendwie, dass jede Woche irgendwie Bullen vor der Tür standen. Mhm. Da bin ich schon zweimal von zu Hause rausgeflogen, weil die Bullen dauernd geklingelt haben und so. Mhm. Meine Mom wollte es nicht mehr mitmachen. Da hast du ja wahrscheinlich mit Sicherheit eine ganze Menge Dreck am Stecken auch. Bist du irgendwann mal belangt worden? Warst du im Knast? Zwei Monate war ich im Knast. gewesen. Mhm. Also es gab auch Gerichtsverfahren und dergleichen. Mhm. Wenn man eine ganze Weile oder sehr lange sogar so gelebt hat, wie du gelebt hast, wie du es gerade geschildert hast, lässt sich das Leben ja auch nicht so schnell umorganisieren. Was hast du dann in der, ich sag es mal so, ich sag in der Legalität dann plötzlich gemacht? Wie hast du dich verhalten? Was hast du gearbeitet? Ja, ich habe gearbeitet, klar. Weil es hat mir auch irgendwie gefallen, weißt du. Ich meine, ich habe einen Gärtner gemacht, dann irgendwie so eine Umschulung zum Gärtner. Mhm. Und ich bin auch voll gerne draußen gewesen, irgendwie in der Natur und so. Mhm. Fand ich irgendwie ganz geil. Und ja, das hat mich irgendwie von den Leuten dann weggebracht irgendwie. Ich habe andere Leute kennengelernt durch die Arbeit. Hast du heute noch zu den alten Kumpels Kontakt irgendwie? Nee, Gott sei Dank nicht mehr. Mhm. Ich meine, die sind auch irgendwie alle erwachsen geworden und sind verheiratet, manche jedenfalls, und haben Kinder. Und hättest du Sorge, wenn du jetzt irgendwie privat nochmal in ein Tief abstürzen würdest, was ja passieren kann, Freunde verlässt dich oder irgendwas passiert, dass du nochmal in dieses Milieu reinrutscht? Ja, ich denke schon. Wirklich? Das kann schon möglich sein. Ja, ich meine, ich habe ja immer gesagt, wenn sie mich verlässt, ey, dann ist aus, dann weiß ich nicht, dann will ich es total verrückt, dann kann ich, weiß ich, was machen. Das sagst du ihr aber nicht so ins Gesicht, oder doch? Es ist, das ist keine gute Grundlage, glaube ich, wenn sie unter so einem Druck auch steht dann, ne? Ja, ist schon klar, habe ich auch nicht so gesagt irgendwie, aber ich denke mir irgendwie. Alex, dein Tipp auf jeden Fall an die Jungs von damals und wahrscheinlich an viele andere, die in ähnlicher Weise betroffen sind. Sucht euch eine gute Frau, ne? Ja, genau. Die ersetzt all das, was man da an Thrill vielleicht hat. Ja, wirklich, dann sind einem die sogenannten Freunde total egal, wenn du wirklich eine Frau hast, die zu dir hält und so. Ja, guter Tipp, gefällt mir. Alex, tschüss, schöne Grüße nach Berlin. Jo, ciao. Sven ist 18 Jahre alt. Hey, jetzt müssen wir mal ein bisschen mehr drücken hier. Sven? Ja? Sven, bleib mal bitte dran. Irgendwas stimmt hier bei uns nicht. Ach, wie schade, ist der Sven auch weg. Sven, wenn du uns jetzt siehst und hörst im Fernsehen, Radio, leg auf, wir wählen dich nochmal an. Und es geht weiter mit Renate und die 57. Hallo Domian. Ja, Renate. Ich bin noch ganz happy. Du bist ganz happy? Ja. Warum? Ich komme gerade von einem Peter Kraus-Konzert. Ei, vom Peter Kraus-Konzert. Spitzenmäßig. Jetzt erkläre bitte den ganzen Jungen, wer Peter Kraus ist. Ich weiß das. Aber also es gibt du ja noch, kennst ihn auch, ne? Ich kenne den, ja. Ja. Obwohl der auch noch vor meiner Zeit berühmt war, aber... Vor deiner Zeit? Ja. Ja, stimmt, ich bin ja älter. Ja. Das war, ich glaube, in den 50er Jahren, ne, war das. Ja, genau. Ich war mit meiner Tochter und mit einer Freundin da. Wir sind bis Bamberg gefahren, weil da das Konzert war. Ja. Das war also super. Der Mann ist echt spitze. Also Peter Kraus ist ein Rock'n'Roller, der deutschen Rock'n'Roll gemacht hat in den 50er, 60er Jahren, glaube ich, auch noch. Ne? Danachdem haben wir ja ganz toll getanzt. Ne? Mhm. Du, das war so diese Petticoat-Geschichte, ne? Ja. Damals, ja. Oh, Entschuldigung. Ich habe für meine Tochter extra einen neuen Petticoat nähen müssen, den sie heute angezogen hat. Ist das wahr? Wie alt ist die Tochter? Die ist 32. Die ist 32. Und die steht auch noch auf dieser Art von Musik? Die steht auf den, die ist im falschen Zeitalter geboren. Die hätte damals geboren sein müssen. Sag mal, bei allem Respekt dieser Musik gegenüber und auch diesem Mann gegenüber, wirkt das nicht dann doch ein bisschen sehr schräg, wenn der mit, der ist ja auch 60, ne? Nee. Also wir sind im Moment 57 bis 58. Wir sind Jahrgang 39. Ja, okay. Weil dann noch nicht ganz 60. Egal, ja. Also wenn er in dem Alter dann immer noch so diese Sachen macht, die er auch als ganz junger gemacht hat. Glaubt man ihm das? Nimmt man ihm das ab? Ja, doch. Ja? Der Mann bringt das wirklich so gut rüber. Der reißt den Saal mit vom ersten bis zum letzten Lied. Ja. Hat der Stimmung in den Saal gebracht. Kommen da bei dir auch so Erinnerungen an die Jugend hoch? Ja, natürlich. Welche? Erzähl uns die schönste. Ja, Gott, die schönste. Wir sind halt tanzen gegangen. Ja. Wir waren jeden Samstag zum Tanzen, als ich jung war. Und das sind dann auch die Erinnerungen an die erste Liebe wahrscheinlich, ne? Und ja, sicher. So. Ich habe mit meinem damaligen Verlobten, habe ich dann auch tanzen zusammen gelernt. Mhm. Natürlich nach diesen Rhythmen. Mhm. Wir haben uns dann auch noch zusätzlich Schritte ausgedacht. Also wir waren wirklich, ja, kann ich schon sagen, gute Tänzer. Fast schon Meister. Vor allen Dingen... Wir haben gern getanzt, unheimlich gern. Renate, tanzt du diese Art von Rock'n'Roll heute auch noch? Ja, ich könnte es noch, aber ich habe inzwischen einen Bandscheibenschaden. Dann ist es schwierig. Manchmal ein bisschen schwierig. Wobei ich auch gar nicht weiß, wo man die Gelegenheit dazu hat. Wo kann man das? Ne? Also hier bei uns nicht, überhaupt nicht. Mhm. Vor allen Dingen, ich lebe jetzt seit langen Jahren alleine und da ist für mich das sowieso. Mhm. Da war ich froh, dass mich meine Tochter mitgenommen hat. Das Publikum, sind das eher Leute so deiner Generation oder wirklich gemixt? Es war gemischt. Mhm. Es sind viele aus meiner Generation gewesen, waren aber auch viele Junge. Auch viele Junge. Und noch jünger als meine Tochter. Ja. Ja. Peter Kraus ist ein Star deiner Jugend. Mhm. Gibt es noch jemanden, den du heute noch verehrst und sehr gerne? Ja, Conny gehört dazu automatisch. Conny Cornelia Frobes, ja. Oder gibt es schon noch ein paar? Aber das sind so die Highlights gewesen damals. Das war so, ne? Natürlich Elvis. Elvis Presley, ja. Wobei die beiden waren ja, soweit ich informiert bin, auch so ein Traumpaar dieser Zeit, ne? Conny und Peter. Ja, da gibt es viele Filme. Aber da ist nie was gelaufen zwischen den beiden. Man sagt jedenfalls. Wir waren nicht dabei. Du warst nicht dabei, aber du warst heute bei Peter Kraus. Ich war heute bei Peter Kraus und vor allen Dingen, was ich an dem Mann so sehr bewundere, ich war vor ein paar Jahren schon einmal beim Konzert bei ihm und der ist so menschlich geblieben. Ja. Der ist kein bisschen arrogant. Also der hat ja wirklich jede Menge Zugaben gegeben. Der hat geschwitzt wie sonst auch. Du bist restlos begeistert? Ja, der hat dann noch Autogramme gegeben, hat sich fotografieren lassen und war also und ausgeglichen und fröhlich und sie ist ganz begeistert. Und du wirst ein Fan bleiben bis ans Ende deiner Tage. Natürlich. Danke für deinen Anruf. Tschüss. Und für euch noch alles Gute. Deine Sendung ist ganz spitze. Ich sehe sie jetzt seit 2 Jahren täglich. Vielen Dank. Tschüss, Renate. Tschüss, Domian. Jetzt ist er da. Sven, 18 Jahre. Ja, hallo, Domian. Ich habe dich gerade verdrückt. Aber nun bist du da. Schön. Ja, jetzt bin ich da. Ich glaube, wir kennen uns noch. Meine Mutter war ja im Kloster. Ach, du bist das, ja? Ich weiß. Ja, genau. Das ist aber lange her, ne? Ja, habe ich aber ein anderes Problem. Und zwar, ich habe ja hier eine Mopedsammlung mir aufgebaut. Du hast ja eine Mopedsammlung aufgebaut? Ja. Ja. Das sind ca. 68 Stück. 68 Mopeds? Ja, auch dazwischen Mofas und auch alte Motorräder und so weiter. Wie finanzierst du das? Muss ich jetzt gleich fragen. Kostet eine Stange Geld? Nee, gar nicht mal. Ich fahre über Dörfer und die meisten Bauern haben ja noch was von ihren Söhnen in den Scheunen rumstehen. Ach so. Und dann beschwatzt du die Bauern, dass die dir das rausrücken? Ja, genau. Aber nun sind Bauern ja schlau, wie wir wissen. Und die geben das wahrscheinlich auch nicht für ein Apfel und Ei raus, ne, oder? Nee, also wenn es älter ist, sag ich mal, dann lass es lieber stehen und verrosten, bevor sie es jemandem mitgeben. Ja, was legst du denen hin für so ein Ding? Also das meistens, sag ich mal, finde ich jetzt welche, die da wohl soll also gar nichts mehr für haben. Die sind eigentlich froh, dass es dann weg ist. Also gehst dann charmant an die ran und beschwatzt ihn ein bisschen. Ja, und ansonsten biete ich halt an, dass ich halt mal helfen tue bei denen mal Tarot. Ja, also eine ganze Menge Geräte, Maschinen hast du jetzt da stehen. Genau. Und ich habe mir das mal vorgenommen, dass ich die alle fertig machen wollte und mir selber hinstellen würde. Und dann habe ich, also ich habe da aber keinen Bock mehr zu, sag ich mal, weil ich da mal alleine vorhänge. Und das ist auch ganz schön viel Arbeit manchmal dran. Ne? Und jetzt habe ich sie in eine Zeitung reingesetzt zu verkaufen. Alle 68 Stück. Da haben sich ja noch welche gemeldet aus Dresden. Ne? Die wollten sie haben, unbedingt. Waren da ganz wild nach. Aber die sind teilweise in einem verrotteten Zustand, ne? Ja, ja. Ja, ja. Und naja, dann kamen die auch, also erstmal nach Dutzend Telefonaten, die ich geführt habe, habe ich sie endlich mal hergekriegt. Weil die haben die Ausrede gehabt, die konnten nicht herkommen, weil er ist 19 und die anderen, die sind, glaube ich, so bei 20 rum. Und naja, dann kamen sie doch endlich mal her, aber nur mit so einem kleinen Transporter. War noch voll auf begeistert, wo sie alle haben da stehen sehen und so. Haben sich zwar nicht ausgerechnet, dass es doch so eine ganze Menge ist, wenn man die so stehen sieht, 68. Und dann, naja, okay, dann haben sie sich dazu entschlossen, die doch zu nehmen. Ja. Dann haben sie 400 D-Mark angezahlt. Und dann haben wir auch einen Vertrag fertig gemacht. Und ja, jetzt warte ich schon seit dem 14.2. darauf, dass sie den Rest noch abholen. Und die lassen sich nicht blicken. Aha. Und ich krieg die auch nicht ans Telefon, die kommen immer mit sämtlichen Ausreden an. Ja, sie haben schon im Knast gesessen und dann, gut, da habe ich auch angerufen in der JVA in Dresden und die haben mir bestätigt, dass da Enrico Schneider auch sitzen würde. Ja komm, jetzt lass mal deine Namen stecken. Es gibt, also wir lassen mal die Namen jetzt außen vor, ne? Ja. Ja, das ist ein Problem, wo ich dir nicht helfen kann, ne? Also du sitzt auf deinen Waren und teilweise erwartest du noch Geld, kriegst noch Geld. Ja. Und so geht es halt vielen Geschäftsleuten, ne? Ja. Ich meine, der Vertrag ist ja nicht irgendwie gültig oder so. Ja. Dass man nicht irgendwas machen kann. Ich kann dir keine Rechtsberatung geben, da habe ich keine Ahnung von. Also wirklich keine Ahnung, tut mir leid. Musst du abwarten oder dich mit einem Rechtsanwalt in Verbindung setzen, weiß ich nicht. Okay. Ciao. Ciao. Okay, tschüss. Herzlich willkommen Also jetzt bin ich nicht schuld. Hier ist wieder irgendwas mit unserer blöden Anlage nicht in Ordnung. Jetzt blinkt es ja gelb. Gelb hat es noch nie geblinkt. Marco? Ja? Wunderbar. Hallo, 24 Jahre alt. Ja, richtig. Guten Morgen, dein Thema. Ja, guten Morgen, Domian. Ja. Ich wollte erst mal sagen, dass deine Sendung absolut spitze ist. Ich danke dir. Ja, und ich habe ein kleines Problem. Ja? Mit meiner Freundin. Mhm. Wir sind seit knapp einem Jahr zusammen. Mhm. Und die ersten 19 Monate lief das auch wunderbar. Bloß in den letzten zwei Monaten komme ich mir ziemlich veralbert, belogen und hintergangen vor. Warum? Ja, es hat damit angefangen, dass sie zum Beispiel gesagt hat, sie fährt mit ihren Eltern nach Leipzig zu Verwandten. Mhm. Und ich komme dann Montag nach dem Wochenende zu ihren Eltern und da wurde mir aber erzählt, dass sie überhaupt nicht in Leipzig war. Dass die Eltern daheim waren übers Wochenende und sie war bei einer Freundin auf dem Dorf und hat sich bis spät, also bis anders zu spät in Diskus rumgetrieben. Mhm. Und da bin ich also das erste Mal hintergangen worden und das läuft jetzt schon seit knapp zwei Monaten so. Ja, also hintergangen heißt, dass sie dir die Unwahrheit gesagt hat. Ja. Ist ja. Denn auch irgendwie ein anderer Mann im Spiel? Ja, da habe ich sie mal direkt drauf angesprochen und entweder will sie mir keine Auskunft dazu geben oder sie druckt es drumherum, aber wie gesagt, man kann ja nicht mit ihr normal darüber reden. Ja. Und du bist unzufrieden und ja. Hängst jetzt rum und bist sauer auf die Frau. Ja, freilich bin ich sauer. Ja, klar. Und sie lässt sich nicht auf ein Gespräch ein? Nein, ich habe auch versucht, also mit ihren Eltern kann ich normal darüber reden und die haben da auch schon zur Rede gestellt, was das soll, aber ich kriege keine klare Auskunft von. Mhm. Marco, ich würde dann ein Ultimatum an deiner Stelle setzen. Also wenn sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dir nicht klar Tisch sagt, was da los ist mit ihr und ob sie mit dir zusammen sein will oder ob da noch ein anderer Mann im Spiel ist, dann gehst du, wenn sie das bis dahin nicht macht. Sie kann ja nicht ewig Katz und Maus mit dir spielen. Ja, darf ich dazu Folgendes noch sagen? Ja. Ich war da jetzt nach dem Wochenende dort am Montag und da wollte ich mich eigentlich also mit ihr offen auseinandersetzen, dass es so nicht weitergeht, dass wir uns trennen. Mhm. Und da hat sie aber wahrscheinlich schon vorher gemerkt, woran sie ist und da hat sie mich rangezogen, hat mir tausendmal gesagt, dass sie mich liebt und hat mir einen Kuss gegeben, aber heute ging dasselbe schon wieder los. Mhm. Also, klares Ultimatum, die Frau muss sagen, was los ist, sonst bist du weg. Das ist mein Tipp, mein Rat. Marco, mach's gut. Ja, tschüss. Alles. So, wen haben wir jetzt? Sigrid und die ist 48. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Ich bin wahnsinnig happy, dass wir jetzt miteinander sprechen. Und zwar geht's ums Thema Talkshow. Ja, endlich. Das ja, und zwar, ich bin eine Betroffene, wie du immer so schön sagst, in deinen Sendungen. Aber im positiven Sinne. Inwiefern? Und zwar bin ich schon zweimal bei Bärbel Schäfer gewesen. Mhm. Und einmal bei Vera am Mittag. Darf man das so sagen, die Namen? Ja, natürlich, das hast ja, du darf sagen. Ich sagen. Ja, ja, ja. Und ich muss sagen, also, weil... Ich sehe die Sendung so gut wie jeden Abend, wann immer ich kann. Mhm. Und da wurde immer so ein bisschen negativ manchmal darüber gesprochen. Hier bei uns, oder was? Ja, über die Talkshows jetzt. Ja. Und da habe ich mir einfach mal gedacht, weil ich jetzt gerade so, ich war gerade da vor einer Woche in Köln. Mhm. Übrigens, kannst du dich noch an die Frau erinnern, die nachts um 2:30 mal auf dich vor dem WDR gewartet hat? Vor 1,5 Jahren abends, wo ihr alle zusammen rausgekommen seid. Die aus Berlin kam? Ja, genau. Das bist du? Das bin ich, das ja. Ich war nämlich an dem Abend da und wollte einfach mal gerne nur guten Abend ja. sagen oder so. War nicht böse, war nichts Böses gemeint. Sigrid, sag mir, weswegen du, mit welchem Thema du bei Bärbel Schäfer warst. Beim ersten Mal war ich zum Thema, eine Frau muss weiblich sein da. Mhm. Beim zweiten Mal ging es um Luxus, Luxusgüter, Luxus, also generell, was man unter Luxus versteht. Mhm. Und ich muss sagen, also man kommt immer so an, wie man sich selber auch einbringt. Also die Betreuung von Anfang bis Ende ist sensationell. Ist ich kann es ja. nicht anders sagen. Lieb, man wird umworben, man wird also gut behandelt, es gibt alles. Und die Bärbel Schäfer ist eine ganz tolle Frau, souverän. Ja. Also die ist nett, freundlich. Du hast ja vorhin diese Analyse hier vorgelesen, ne? Oder ja, das Ergebnis. Ja, den Herrn Meiser kenne ich so von den Galas und so von den großen Feiern hier aus Berlin. Ja. Der ist ganz normal trocken, also ganz normal. Also du als Zuschauerin, ich vermute ja, dass du die ganzen Shows ja auch ab und zu anschaust. Ja, jeden Tag auch, Wer ist dein Top-Talker, deine Top-Talkerin? Mein Top-Talker ist Kerner, den du auch nicht leiden kannst. Ja. Ich weiß, tut mir leid, aber das ist einfach so, weil ich... den auch schon wieder mal privat kennengelernt habe. Also für mich ist immer wichtig, die Leute auch mal privat kennenzulernen. Also Kerner magst du am liebsten? Den mache ich am liebsten. Und ja, die Werbeschäfer schätzt du auch sehr. Die schätze ich ungeheuer. So, jetzt fangen wir auch fangen wir andersrum. Wer von diesen täglichen Talkern ist nicht so dein Fall, nicht so dein Geschmack? Ja, das ist eigentlich bei Sonja. Mhm. Und die, wie heißt sie denn jetzt? Ilona Christen. Ja. Nicht so. Also, aber das ist jetzt eine Ansichtssache. Also eigentlich natürlich, vom das Typ ist ganz her, objektiv, vom Typ ja. her und vom Alter her würde ich viel eher besser zu, sagen wir mal, Ilona Christen so. Oder jetzt Hans Meiser. Jetzt ist hier bei dieser Untersuchung der Herr Fliege wunderbar weggekommen. Ja, der Fliege, den finde ich also auch sehr gut, wie er es macht. Ja. Aber er übertreibt manchmal ein bisschen. Also er wirft sich den Leuten zu Füßen. Also da ist die Demut zu übertrieben. Zu übertrieben. Ich, ein bisschen. Okay, das war die Meinung von Sigrid zum Thema Talkmaster, ja. Talkmasterin. Ich bin gespannt, was heute noch ankommt. Vielen Dank für deinen Anruf. Alles okay, Gute, Sigrid. Tschüss. Georg, 35. Ja, hallo, Domian. Guten Morgen, hallo. Kompliment an dich, wie du mit den Leuten umgehst. Das gefällt mir sehr gut. Vielen Dank. Mein Thema sind Hunde. Hunde? Ja, Hunde. Warum ist das dein Thema? Und zwar, du hattest mal in der vorherigen Sendung irgendwann dich geäußert über Hunde, über gewisse Hunderassen, dass die deiner Meinung nach einen Maulkorb tragen müssten, wenn die gefährlich sind für die Bevölkerung und so weiter. Ja. Und als Vorabmerkung möchte ich nur mal erwähnen, dass die Hunde vor zigtausend Jahren vom Menschen gezähmt wurden, aus dem Wolf heraus, und der Mensch wahrscheinlich heute nicht so existent wäre, wenn es die Hunde nicht gäbe. Also der Mensch hat den Hunden einiges zu verdanken. Mhm. Mag sein. Mag sein, ja. Also lassen wir mal so dahingestellt sein. Die Hunde sind liebenswerte Mitgeschöpfe, die älteren Menschen oder auch kranken Menschen ohne Inhalt des Lebens auch wieder einen Lebensinhalt geben können. Das ist unbestritten. Das darf man nicht vergessen. Das ist völlig unbestritten. Und mein Appell jetzt mal an alle Hundeinteressenten oder auch Hundehalter, wäre, also ich habe jetzt seit 12 Jahren Hunde und treffe immer wieder Leute, die mit Hunden in der, bin ein bisschen aufgeregt, sagen, sie haben in der dritten, vierten Generation schon Hunde und haben relativ wenige Ahnung von dem Hund als Geschöpf. Denkweise des Hundes, wie sie den Hund erziehen und so weiter. Was für Hunde hast du denn? Nicht. Das eine ist ein Mischling, den ich habe, das andere ist ein Bullterrier-Hündin, ja doch, gerade. Ich höre ihn im Hintergrund, ja genau. Aber unabhängig von der Rasse, also ich bin dafür, dass die Züchter jetzt mal hingehen und sich einschränken mit der Hundezüchterei generell. Die Tierheime sind voll. Ich habe meinen Hund auch gerade jetzt vor einer Woche aus dem Tierheim geholt, nachdem mein vorheriger Hund vor 2 Monaten gestorben ist. Also du, also meine Aussage damals bezog sich darauf und bezieht sich immer noch darauf und täglich, leider Gottes kann man es ja täglich lesen, dass gewisse Hunde, Hunderassen, Kampfhunde, Rottweiler, weiß ich was, immer wieder schlimmste Dinge verursachen und anstellen. Da werden Kinder angefallen, da werden Kinder totgebissen und so weiter. Dieses passiert nun mal. Und wenn man eine Statistik sich anschauen würde, ich habe die jetzt nicht im Kopf, wird es einem wahrscheinlich Angst und Bange, wenn man die Vorfälle zusammenfassen würde. Daher war mein Plädoyer, dass diese extrem gefährlichen Hunde, dass wir, die Bevölkerung, vor diesen Hunden geschützt werden sollten. Ja, nur das ist kein Plädoyer gegen Hunde, weiß Gott nicht. Ich weiß, wie wichtig Hunde für Menschen sind. Nur die Hunde, die sind die Geschöpfe, die darunter leiden. Und ausschlaggebend ist nicht der Hund als Geschöpf oder die Rasse. Also mir, ich will dir mal sagen, mir ist lieber, dass ein Bullterrier an seinem Maulkorb leidet, als wenn ein Bullterrier ein kleines Kind anfällt. Weißt du? Ja, und das Kind leidet hinterher. Ja, nur du kannst nicht in dem Moment, wo du sagst, alle Bullterrier, weil sie das machen könnten, so schlimm wie das ist, müssen darunter leiden, die kriegen schwere psychische Schäden davon. Da sind Maulkorb tragen müssen draußen. Ne? Also ich weiß nicht, ob die psychischen Schäden des Hundes so groß sind, wenn der Maulkorb trägt. Ja, mit Sicherheit. Ja? Also kannst du mir glauben als Hund. Aber dann ist mir der psychische Schaden des Hundes auch ziemlich scheißegal, wenn zur Alternative steht, dass der mich anfällt. Weißt du? Ja, und deswegen habe ich auch angerufen, weil ich denke, so super deine Ansichten sonst sind, hast du dir vielleicht zu wenig Gedanken über die Thematik gemacht. Weil, jetzt mal Rasse sei dahingestellt, ob Bullterrier oder Rottweiler oder sonst was. Der Mensch erzieht den Hund oder auch nicht. Mhm. Natürlich ist letztendlich der Mensch schuld, natürlich, klar. Ja, aber die sind nun mal genau, da, diese Hunde. Du sagst es, der Mensch ist schuld. Ja, aber sie sind da. Drunter leiden. Gut, aber diese Hunde sind nun mal da im Moment. Und die Frage ist, wie geht man damit um und wie schützt man vor allen Dingen Kinder oder Hilflose? Deswegen kommt jetzt mein Appell. Jemand, der sich einen Hund anschaffen will, soll sich vorher schlau machen. Ja. Er kann sich Literatur kaufen für wenig Geld oder kriegt sogar geschenkt von den Tierheimen, ja, wie man den Hund erzieht. Da gehört nicht viel dazu. Das sind 3-4 Sachen, die der Hund können muss. Da hast du vollkommen recht. Das ist kommen, sitzen oder bleiben und aus. Das ist alles, was er können muss. Und da kann der gefährlichste Hund, in Anführungsstrichen, von der Rasse her, zum absoluten Lamm werden. Und da ist es nicht nötig, dass der Hund einen Maulkorb trägt oder sein Leben lang an der Leine geführt wird. Weil, jetzt mal andersrum, du gehst ja auch nicht hin und sagst, ich bin dafür, dass alle Männer kastriert waren. Alle Männer ausnahmslos. Naja, also der Vergleich. Weil die Männer. Der Vergleich hinkt nun Der schon. Vergleich hinkt nicht, weil die Männer Frauen vergewaltigen und sich auch an Kinder machen. Auf den Vergleich lasse ich mich jetzt nicht ein. Aber was ich finde, wo du vollkommen recht hast, wo wir einer Meinung sind, ist halt diese Aufklärung, dass die Leute sich mehr bemühen sollten, auch um die Erziehung der Hunde und auch auf die Hunde eingehen. Sind wir vollkommen einer Meinung. Und danke für deinen Anruf. Georg. Okay. Ich glaube, es ist rübergekommen, was du sagen wolltest. Vielen Dank. Okay, hoffe ich auch. Tschüss. Ciao. Jetzt begrüße ich ganz herzlich den Michael und der ist 22. Ja, hallo Domian, schönen, herzlichen, ich habe mich jetzt vertan. Ich meinte, großes Kompliment an deine Sendung. Danke, danke. Und jetzt mein Thema. Ja. Ich bin total aufgeregt. Macht gar nichts. Tut mir leid. Macht gar nichts. Hier kann man sich ja versprechen, das ist völlig wurscht. Ich habe mich in ein Mädchen verliebt, das ist ungefähr 16, ne? Und ich bin 22, wie gesagt. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich an sie rankommen soll. Michael, wo hast du sie kennengelernt? Und wo hast du dich verliebt in sie? Also, wir sind in einer Clique mit mehreren Leuten. Genau. Und da habe ich sie kennengelernt. Mhm. Wie lange kennst du sie jetzt schon? Ungefähr ein Jahr. Ach, ein Jahr schon? Ja. Ein ganzes Jahr. Du bist ja ein ganzes Jahr heimlich verliebt in sie? Ja, und ich habe mich in ihr vor einem halben Jahr verliebt. Mhm. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie ich an sie rankommen soll. Wenn ihr in einer Clique seid, dann gehe ich davon aus, dass ihr euch regelmäßig seht. Ja, klar. Ne? Und gemeinsam was unternehmt und tausend Sachen macht. Ist so, ne? Ja, richtig. Und ich hatte letztens Geburtstag und da habe ich das wieder gemerkt, ne? Wie sehr du sie magst. Dass sie abblockt, einfach, weil sie meint, ich wäre ein Depp, ne? Sie meint, du wärst ein Depp? Ja. Warum meint sie das denn? Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, sie ist super intelligent und ich bin so ein kleiner Flo. Ein kleiner Flo. Michael, jetzt sag mir mal, also das hört sich insofern schon mal nicht gut an, weil von ihr dann offensichtlich keine Signale ausgehen, dass sie dich auch mag. Ne? Da gibt überhaupt nichts von aus. Eher das Negative, das Gegenteil. Das größte Problem ist, sie blockt immer ab. Ne? Hast du ihr denn irgendwann dieses schon mal richtig zu verstehen gegeben? Ja, ich habe es schon mal versucht und dann hat sie wieder abgeblockt. Wie hast du es denn versucht? Also ich hab ihr gesagt, ich habe was mit dir zu bereden und sie hat gesagt, nee, machen wir anderen mal. Ach so, aber sie wusste doch gar nicht, um was es geht, ne? Nee, sie wusste nicht, worum es geht, aber sie hat es wahrscheinlich schon geahnt, weil... Aber, du hast die Frau im Kopf und du kriegst sie nicht aus dem Kopf raus. Ich krieg sie nicht aus dem Kopf. Und du denkst und denkst und denkst und hast nur die große Sehnsucht, mit der Frau zusammen zu sein. Ja, klar. Gibt's nur eine Lösung. Michael, es gibt nur eine Lösung. Du musst ja den ganzen Mut zusammenpacken, den du besitzt. Und dieses ihr ganz klar sagen. Eins wollte ich noch sagen. Halt! Lass mich ausreden. Ja. Und wenn du, und wenn sie dann dir eine Abfuhr erteilt, was ja vielleicht sogar passieren kann oder wahrscheinlich ist, nach dem, was du jetzt beschrieben hast, kannst du damit besser umgehen als mit diesen ganzen Träumen und dieser Hoffnung. Dann kannst du dir nämlich wirklich sie aus dem Kopf schlagen, wenn sie klar sagt, Michael, ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Wenn sie das ja sagen würde. Ja, das wird sie vielleicht sagen. Wenn du sie klar ansprichst, besteht ja die Chance, dass sie auch klar zurückantwortet. Zum Beispiel noch ein Beispiel. Ja. Also ich war einmal mit ihr, beziehungsweise mit meiner Clique war ich, wir waren am Baggersee, ne? Mhm. Mit Auto hingefahren und ich habe sie gefragt, willst du mal mit mir fahren? Sie sagt, nee, danke. Mhm. Ja, das hört sich alles nicht gut an. Und wenn es nur darum geht, dass du dir die endgültige Abfuhr abholst, sprich sie an. Und auf dieser Grundlage, wenn sie dann ganz klar Nein sagt, kannst du besser leben. Auch wenn es anfänglich sehr weh tut und traurig ist. Okay, ich kann damit leben. Ne? Also ich habe schon mehr als einen Tiefschlag erlebt. Und ja. Wenn sie mir das sagen würde, dann würde ich da auch noch mit klarkommen. Aber nicht so einfach. Na, ich weiß nicht. Ran an die Frau. Mund auf und raus mit der Wahrheit. Das Problem ist, ich traue mich nicht, weil... Ach, ran. Komm, tritt dich in den Hintern und mach es. Michael. Mach's gut. Tschüss. Okay, tschüss. 1 Uhr, exakt 1.30 Uhr. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Hier ist 1 Live Domian, Talkradio aus Köln und heute Nacht sind wir wieder ganz offen für alle eure Themen, über die ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. Und ich habe anfänglich noch ein Zusatzthema vorgeschlagen, über das wir uns auch unterhalten könnten, nämlich über eine Untersuchung eines Kölner Psychologen, der herausgefunden haben will, Frauen stehen auf Meiser und die Schlauen auf Fliege. Ich würde gerne eure Meinung hören und wissen, was ihr zu den täglichen Talkmastern und Talkmasterinnen sagt und denkt. 0130 2911, die Telefonnummer und die Faxnummer, unter der ihr uns auch kostenfrei erreichen könnt, 0130 11 51 22. Jetzt ist am Telefon der Andreas und der ist 25 Jahre alt. Hallo Domian. Guten Morgen. Ja, ich rufe an zu deinem Thema Talkshow. Ja, schön. Da wollte ich mal ein paar Sachen dazu sagen. Sag mal. Ja, mir geht es darum, durch die Flut dieser Talkshows, die mittlerweile über unseren Fernsehen flimmern, ist es im Endeffekt ja schon fast nicht mehr gewährleistet, hier eine bestimmte Klasse aufrechtzuerhalten, einen bestimmten Standard. Ja. Ein Niveau meinst du? Ja, ein Niveau. Ja. Man kommt sich ja oft vor, als würde auf Kosten von Leuten, die in Talkshows eingeladen werden, Quote gemacht. Ich meine, im Endeffekt ist es ja so, die Leute, die ihre Themen hier an den Mann bringen, sollen Quote bringen für den Sender. Ja. Nur teilweise, wie das gemacht wird mit diesen Leuten, muss ich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute das freiwillig machen oder dass die von vornherein wissen, wenn sie in solche Shows gehen, was sie da wirklich erwartet. Also wir hatten ja gerade schon eine Anruferin, die freiwillig bei Bärbel Schäfer war, unter anderem, ja. Und die da positiv gerade von gesprochen hat. Ne? Nein, kein Problem. Ich verurteile diese Sendungen auf gar keinen Fall. Sie sind wichtig. Es gibt den Leuten die Möglichkeit, auch mal in Gegenwart von anderen Themen anzusprechen, die nicht alltäglich sind, die man in keiner Zeitung liest. Schaust du dir diese Sendungen ab und an? Ja, selbstverständlich. Wenn das Themen schon dabei sind, die mich interessieren. Welche Themen interessieren dich am meisten? Welche Themen interessieren mich? Vor kurzem war zum Beispiel auf ProSieben hier in dieser Talkshow ein Thema über die Entkriminalisierung von Cannabisprodukten. Ja. Bei Arabella war das, ne? Ja, richtig. Da hätte ich gedacht, schaue ich mir mal an, vielleicht ist was Interessantes dabei. Das Ende vom Lied war, diese ganze Talkshow ist ausgeartet, ja, es ist nur noch ein Rumgeschrei gewesen. Arabella hat sie ihre Show im Endeffekt nur noch retten können, indem sie zwischen die Leute gesprungen ist und geschrien hat in dieser Sendung, ja. Und da frage ich mich, wie soll man so eine Diskussion aufrechterhalten und überhaupt ins Leben rufen, die einen gewissen Sinn geben soll, ja? Also der Aufmacher vorhin, als ich das gesagt habe, ist ja diese Untersuchung hier von dem Psychologen in Köln. Wenn du jetzt Noten vergeben solltest, wen würdest du ganz oben ansiedeln von den täglichen Talkmenschen? Wer ist für dich der sauberste, sage ich jetzt mal, der journalistischste und der Beste letztendlich? Das ist für mich die Beste. Zierlig, ohne Frage. Ja gut, der ist nicht täglich. Ja, das finde ich auch. Ja, das ist leider das, was schade ist. Boah, ja, ich sage mal, Arabella bringt oft gute Themen. Aber wie gesagt, teilweise ufert es dann aus und man hat wirklich das Gefühl, beim Zuschauen ihr entgleist stellenweise dann diese Sendung. Also ich höre schon, was die täglichen Talkshows angeht, so ganz entspricht das nicht deinen Qualitätsvorstellungen. Da sind ja, es ist klar, wenn ich täglich solche Talkshows bringen muss und gleichzeitig noch die Konkurrenz auf mehreren Kanälen habe, dass die Auswahl der Themen dann irgendwann drunter zu leiden. Ist klar, ja. Interessante Themen sind irgendwann erschöpft. Ja. Und irgendwann komme ich mal, wenn ich so sagen darf, auf Schmu. Ja? Und dieser Schmu, der nimmt irgendwann auch mal Überhand. Wie auch einiges schon rausgekommen ist, ne? Ja, ja. Richtig. Ne? Erst vor kurzem, ich kann jetzt nicht sagen, welche Talkshow das war, weil ich es nicht mehr weiß. Es sind seit dem Abspann der Sendung kommen dann immer diese Hotline-Nummern, die man dann zu einem Thema anrufen kann und eventuell Studiogast werden kann. Mhm. Und dann steht da Brett, also am Bildschirm, hat sie ihr Chef gezwungen, sich sterilisieren zu lassen. Ja, die Themen sind manchmal wirklich... Es ist schon interessant vielleicht für Leute, die betroffen sind, aber da frage ich mich, wo ist hier noch die Information? Ja. Andreas, ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Klar. Sage dir noch, dass ich den, wie ich das vorhin anfänglich auch schon angedeutet habe, ich finde von diesen täglichen, also den Hans Meiser, schon sehr beachtlich. Weil man merkt schon, dass er eine sehr solide journalistische Grundlage hat, wie er fragt und wie er an die Themen herangeht. Meine persönliche Meinung. Danke für deinen Anruf. Okay, alles klar, Dumme. Gute Nacht noch. Julia, 17 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Julia. Ja, das alltägliche Thema Liebeskummer, ne? Die was? Liebeskummer. Liebeskummer. Julia hat Liebeskummer. Ja, ach nein, ganz doof gelaufen alles irgendwie. Echt? Ja. Erzähl. Ja, pass auf. Also es war so, ich war mit einem Jungen zusammen und so und Wie lange? Was? Wie lange? 9 Monate. 9 Monate. Ja. Und war große Liebe und so, also war alles ganz klasse und so. Hat sich gestritten natürlich, aber sonst war eigentlich alles ganz klasse. Naja, und dann kam da so ein anderer Junge. Mhm. Naja, und dann hatte ich mit dem einen Abend, also war natürlich auch Alkohol im Spiel und so. Mhm. Und da hab ich mit dem anderen halt so ein bisschen rumgeknutscht und so. Julia, du bist fremdgegangen. Ja, naja, fremdgegangen weiß ich nicht, aber naja, so in die Richtung. Auf jeden Fall, während du mit dem einen noch zusammen warst, hast du mit dem neuen schon geknutscht. Ja, ja. Ja, gut, okay. Okay. Auf jeden Fall, und ich dachte, das wäre halt nur so eine Abendsache, also weißt du? Ja, weiß ich. So ein Abend und dann hat sich das erledigt. Mhm. Aber ja, Pustekuchen wahrscheinlich. Ja, dem waren natürlich nicht so. Mhm. Ich war natürlich jetzt nun hin und weg, den einen neuen nehmen, also so mal was Neues nach 9 Monaten. Mhm. Oder frischen eben, Wind wieder ins Leben bringen. Ja, ne? Genau. Oder eben weitermachen mit dem anderen. Ja. Und so den alten Trott, ne? Genau. Nach 9 Monaten weiter. Ja, genau. War voll verzweifelt und so. Das ging eine ganze Woche so und Panik und naja. Und dann, ja gut, dann habe ich mich getrennt von meinem 9-monatigen Freund. Und bin dann mit dem anderen zusammengekommen und so. Und das war alles toll, alles ganz klasse. Und nach einer Zeit hat man dann gemerkt, ist auch nichts Ganzes und nichts Halbes. Also war eigentlich totale Fehlentscheidung. Mhm. Oh, war ja. Ja, genau. Und jetzt kannst du natürlich raten, was passiert ist. Du hast dich von dem wieder getrennt und bist zu dem alten 9 Monaten. Ja, Mann wieder zurückgekehrt. Ja, wäre ich gerne. Aber der will jetzt nicht mehr. Naja, das ist so ein Ding. Er hat eine Freundin. Ja. Also du bist jetzt, Stand der Dinge heute ist, dass du dich von dem Neuen getrennt hast. Ja, also ja. Und du möchtest so gerne zu dem Alten zurück. Ja. Aber der sagt... Ja, der sagt gar nichts. Ach, der sagt gar nichts. Der sagt gar nichts. Aber du hast ihm gesagt, dass du das gerne möchtest. Ja, also, naja, ich weiß nicht, ich habe ihm mal so einen Wink mit dem Zaunpfahl gegeben. Mhm. Ich meine, aber irgendwie... Ich meine, der ist jetzt ein gebranntes Kind, ne? Ja, ich weiß. Du hast den ja kräftig enttäuscht, ja, ich weiß. Da wäre ich auch vorsichtig, ja, ne? Ich weiß. Wir haben auch schon, also das ist ja nicht so, dass wir nicht miteinander reden oder so. Im Gegenteil, wir telefonieren voll oft zusammen und so und verstehen uns eigentlich auch voll gut und so. Und er hat auch eben gesagt, er kann mir halt nicht mehr vertrauen und so. Mhm. Und das sehe ich ja auch voll ein. Aber? Aber ich weiß nicht, ich denke erstens, jeder hat irgendwo eine zweite Chance verdient. Meinst du? Somit du auch, ne? Ja, doch, denke ich auch. Nein, aber ich verstehe ihn da natürlich auch voll und ganz. Pass auf, jetzt ist ja die ganz entscheidende Frage. Wie ist seine Beziehung zu der neuen Freundin? Ja, das, weißt du da was drüber? Ja, das ist so eine Sache irgendwie. Die waren dann auch mal getrennt und also, naja, das ist so eine ganz komische... Also du meinst, da ist der Wurm auch irgendwie drin? Ja, ja, ja. Also, wäre schon mal nicht schlecht für dich, ne? Ja, ich wenn wir erstmal ganz strategisch überlegen, ne? Ja. Hast du denn den Eindruck, dass er dich auch schon noch immer ziemlich toll findet? Ja, das ist auch so. Ich weiß nicht, es gibt immer so komische Andeutungen eben. Und wenn wir mal telefonieren, wir kommen immer wieder auf unsere damalige Beziehung zurück und was da falsch gelaufen ist und so, weißt du? Das ist ganz blöd. Also ich kenne so solche Situationen auch, die du jetzt gerade, ne, durchlebt hast, ja. Und ich selbst neige immer dazu, dann doch ziemlich lange am Ball zu bleiben. Ja, aber ich finde das auch so blöd, wenn ich da jetzt so hinterher renne, oder? Natürlich, hinterher renne ich, aber zumindest so lange Präsenz zeigen, sage ich mal. Hinterher rennen hört sich so negativ an. Mhm. Präsenz zeigen, bis du wirklich eine super eindeutige Aussage von ihm bekommst. Mhm. Man kann ja auch, vielleicht musst du halt auch ein bisschen jetzt auf ihn warten. Das wäre ja auch okay. Er hat ja auch ziemlich leiden müssen, dann musst du halt jetzt auch ein bisschen leiden, ne? Ja, ist klar. Vielleicht kannst du durch dieses Warten ihm auch beweisen, wie ernst es dir ist. Das beeindruckt den ja vielleicht auch, wenn du da nicht gleich nach 2 Wochen wieder sagst, naja gut, dann halt nicht. Und wenn du nach 2 Monaten immer noch da bist, ohne ihm zu sehr auf die Nerven zu gehen, könnte das vielleicht nicht schlecht sein. Ne? Mhm. Julia, wie lange bist du jetzt von dem anderen schon wieder getrennt? Oh, das ist schon ein halbes Jahr oder so. Ach, ein halbes Jahr schon wieder. Und ja, aber ich meine, dazwischendurch, das waren dann immer mal so, naja, so, also ich meine, ne, weißt du? Ich verstehe schon, ja, da waren dann noch welche andere. Ja, genau, aber das war, da habe ich mir dann auch oft eingeredet, oh ja, und der ist auch so klasse und. Also ja, ja, dein Herz schlägt für den alten 9-Monate-Mann, ne? Ja, genau. Ja. Sei mal ein bisschen in seiner Nähe und zeig ihm auch, wie sehr du ihn. Ja, seine Freundin. Ja, vielleicht geht das ja auch irgendwie den Bach runter. Ne? Du sollst das nicht kaputt machen, aber sei einfach da und zeige ihm, dass du ihn liebst. Mal sehen, was passiert. Gut. Und ich glaube, irgendwann wird Julia sich bei mir nochmal melden und mir erzählen, was draus geworden ist. Ja. Ja? Ja, abgemacht. Tschüss. Okay, ciao. Michael, 29, 28. Ja, hallo Domian. Hi. Dein Thema. Also mein Thema sind immer die Talkshows, die du gerade angesprochen hast. Mhm. Und also ich bin absoluter Fan von den Talkshows. Absoluter Fan? Ja, also nicht in der Sache, dass das irgendwelche Informationen ist, sondern ich finde es absolut cool, wenn die Leute sich da aufregen, anschreien. Du bist also ein Voyeur. Ja, genau. Ja, ein eiskalter Voyeur. Eiskalt eigentlich. Der da sitzt und Spaß hat, wie die Leute sich ausziehen, wie sie sich anschreien und so weiter. Ja gut, ausziehen seltener, aber ja, gut, ich meine, Anschreien kommt schon öfter vor, ja. Ja, das heißt, du verbringst dann auch sehr viel Zeit vor der Glotze, ne? Eigentlich nicht so viel, aber wenn ich frei habe, dann gucke ich mir die Talkshows wirklich konsequent durch. Ja. Und dann finde ich das immer wieder erstaunlich, was die Leute auch davon sich geben, wie viel die von sich selber preisgeben. Mhm. Würdest du das auch machen in so einer Talkshow? Niemals. Niemals? Nee. Du hast hier jetzt auch nur angerufen zu diesem Sachthema Talkshows. Du würdest hier nie anrufen zu einem privaten, persönlichen Thema. Nein, niemals. Mhm. Aber weil du jetzt gesagt hast, zum Beispiel, dass da irgendwelche Abhandlungen geschrieben werden, beispielsweise in Zeitungen, dass die Leute sagen, ja, Fliege ist der Seriöse und meinetwegen Arabella ist mehr für das Boulevardmäßige. Also das interessiert mich gar nicht, weil ich finde zum Beispiel so Talkshows besser, wo die Leute wirklich von sich so viel preisgeben, dass man sich manchmal so als Zuschauer denkt, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Ist das für dich eine Form von guter Unterhaltung oder auch eine Informationssendung, eine Talkshow? Nein, Unterhaltung. Unterhaltung, pure ganz Unterhaltung. Klar. Mhm. Und ich glaube, das wissen die Leute, die diese Sendung produzieren, selber auch, dass es einfach nur Unterhaltung wird. Geht dir das manchmal zu Herzen? Man kriegt da ja auch unter Umständen sehr harte Schicksale mit, ne, was die Leute da so erzählen, was sie erlebt haben. Ja klar, nur ich denke mir, wer wirklich harte Schicksale hinter sich hat oder so, sich da unbedingt an so eine Talkshow zu wenden, ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Das heißt, du schaust auch ein bisschen auf die Leute herab, die da sich, also ich meine es jetzt symbolisch, sich ausziehen. Ja. Also hast keinen großen Respekt vor den Leuten? Nee, eigentlich nicht, weil ich persönlich würde das nie machen. Mhm. Und jetzt würde ich dich aber, wenn du da auch so gut informiert bist über diesen Markt, doch auch nochmal fragen, sowas wie deine Bewertung ist, was die einzelnen Talkmaster angeht. Gibt es einen, wo du auch respektvoll sagen würdest, der macht das schon ganz gut? Und gibt es jemanden, wo du sagst, ich kann es nicht ertragen, wie der oder die auf die Leute eingeht und so weiter? Also zum Beispiel wäre relativ, aber wirklich relativ, wenn ich jetzt Biolek, wie du schon sagst, weglassen würde. Mhm, weil es keine tägliche Talkshow ist. Genau. Ne? Also Biolek ist ganz oben. Ne? Richtig. Da sind wir uns ja fast weil das alle ist wirklich, einig. Das ist was ganz anderes. Ja. Aber was so um Marktanteile geht oder so, ich würde mal sagen, der Meiser, relativ gut. Mhm. Was wirklich grässlich ist, ist Vera, meiner Meinung nach, weil das ist wirklich Rumgeschreie und dazwischen Gekeife. Mhm. Kerner geht. Mhm. Und Bärbel Schäfer ist relativ sympathisch, sagen wir es mal so. Ich mag Arabella auch gerne. Ja, aber Arabella ist immer so, die hat auch so diese Themen, wo da stehen irgendwelche Leute und weiß ich nicht. Nee, mag ich nicht. Nimmst du den Kollegen ab, dass sie, nun werden die auch täglich, das ist ja auch unglaublich, wenn man täglich eine solche Show moderiert, dass sie sich wirklich noch für die einzelnen Schicksale interessieren? Oder hast du den Eindruck, dass das auch alles kärtchenmäßig abgehandelt wird, die Fragen, und ab in die nächste Show? Ich glaube, dass die das selber nicht mehr nachvollziehen können, weil die haben mit Sicherheit, wenn du eine Sendung täglich produzierst, dass die Tausende von Kandidaten haben, und das geht nur noch, dass im Prinzip wer kann am besten brüllen, wer hat die schrillsten Themen, und das war's. In dieser besagten Studie, von der ich vorhin gesprochen habe, dort ist zu lesen, dass die Leute gar nicht so sehr gerne die Sexthemen sehen und hören wollen. Geht dir das genauso? Oder stehst du schon auf eher bizarre Sexthematiken? Also ich denke mal schon, dass diese bizarren Sexthemen oder allgemein alles, was mit Sex zu tun hat, zum Beispiel jetzt wieder ich ziehe mich gerne aus, oder ich glaube schon, dass das die Marktanteile bringt, denke ich mir mal. Also ein richtiger Talkshow-Profi bist du, ich merke schon, du kennst die ganzen Themen und wer wann wo was gemacht hat und so weiter. Ja, weil ich das einfach, weil das ist besser als irgendeine komische Serie, weil da tobt das Leben praktisch. Weißt du was, das fällt mir gerade ein, was mich obermäßig nervt bei diesen Talkshows, sind die Anklatscher, dass die ständig klatschen. Ja, genau. Kein normaler Mensch würde bei den meisten Sachen klatschen. Da sind dann irgendwelche bezahlten Leute im Studio, die dann anfangen zu klatschen, und das Publikum klatscht mit. Egal, bei jeder doofen Äußerung irgendjemand klatscht. Obernervig finde ich das. Obernervig. Das gibt es beispielsweise bei Biolek auch nicht. Da wird geklatscht, wenn den Leuten nach Klatschen zumute ist. Richtig. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss, Michael. Danke, tschüss. Jetzt geht's weiter mit der Lana, und die ist 16. Ja, hallo. Lana. Dein Jana, Thema. Mit J. Jana? Ja. Mann. Ja. Was lese ich hier? Das ist doch nicht so schlimm. Ist nicht so ganz schlimm. Nee. Dein Thema? Mein Freund ist mein Thema. Dein Freund ist dein Thema? Ja. Oder ein ganz großes Thema. Macht er dir Sorgen? Ja, sehr große Sorgen. Sehr große. Was ist denn los? Na, wir kennen uns jetzt seit 2 Monaten und haben uns durch Nachhilfe kennengelernt. Und das ist einfach ein total süßer Typ. Bloß, wir haben ungefähr einen Kilometer Abstand, also ich wohne in Rostock direkt und er wohnt 14 Kilometer weiter weg. Und dadurch sehen wir uns ungefähr einmal in der Woche und das ist ja wohl ganz klar. Ich bin tierisch eifersüchtig auf jedes Mädchen, was ihn anguckt, und ich weiß nicht. Aber ihr seid, das kann man sagen, so richtig zusammen, ne? Richtig fest zusammen. Ihr seid ein richtig festes Pärchen. Ja, richtig fest. Mhm. Und wenn ich auch bei ihm bin, dann bin ich richtig glücklich. Aber sobald er weg ist, dann... Oh. Und er ist ein richtig süßer Kerl. Oh, der ist ganz knuddelig. Ganz knuddelig. Wie heißt er denn? André. André. Guckt er jetzt zu? Weiß ich nicht. Das wäre natürlich scharf, ne? Ja. Das wäre ja dann so eine Liebeserklärung noch übers Fernsehen. Ja. Aber ich... sehr cool, aber... Jetzt, ich habe das gerade gefragt mit dem, ob ihr wirklich zusammen seid. Hast du denn auch den Eindruck, ich glaube schon, aber ich frage dich trotzdem nochmal, dass er dich auch so richtig gern hat, so wie du ihn auch gern hast? Ja. Also richtig, dass er auch sagt, Mensch, die Lana, die ist total süß und knuddelig. Ja, und er schreibt mir auch fast täglich Liebesbriefe und so, das ist richtig niedlich. Und die Eifersucht ist aber schon ein richtiges Problem. Ja. Die macht dir zu schaffen, ne? Macht mir zu schaffen. Ich hatte schon vorher richtig feste Beziehungen, die schon länger gingen, und... Mhm. Da hatte ich das Problem nicht, weil, ich weiß nicht, keine Ahnung. Mhm. Jana, wenn man wirklich groß verliebt ist, gehört zur großen Liebe, gehört auch Vertrauen dazu. Ja, klar. Und wenn man sich gegenseitig wirklich da so nahe ist, wie ihr beide das zu sein scheint, dann würde ich mir an deiner Stelle auch so ein bisschen diese Eifersucht versuchen, aus dem Kopf herauszunehmen. Weil das macht dir ja auch die Freude kaputt an der Liebe, an der Beziehung. Und wenn ihr beide wirklich so ein tolles Paar seid, dann habt mal Vertrauen in ihn, dass da auch nichts passiert. Ich habe auch nicht Angst, dass er jetzt irgendwie fremd geht oder so. Man kann ja zum Beispiel dem anderen auch tierisch irgendwann auf den Geist gehen, wenn man zu eifersüchtig ist. Sagst du ihm das übrigens? Nee, das sage ich ihm nicht. Nee, das ist auch ziemlich schlau, das nicht zu sagen. Nee, weil das habe ich damit, das meine erste Beziehung ist damit kaputt gegangen, und seitdem halte ich auch meinen Mund. Ah ja, siehst du, dann bist du da auch schon erfahren, ne, in den Sachen. Du hast gerade angedeutet oder gesagt, dass du keine Sorge hast, dass er ein anderes Mädchen... Ja, aber dieses, dass dass das mir irgendjemand ihn wegnimmt. Aber guck mal, wenn er dich doch so lieb hat, dann kann da kommen, da kann die Eisprinzessin von weiß ich woher kommen, die wird dann auch keine großen Chancen haben. Nee, und er sagt ja auch immer und er geht nicht fremd und so, aber... Und ein gewisses Risiko hat, ist immer dabei. Es gibt keine absolute Versicherung, wenn man mit Menschen zusammen ist. Genieße mehr deine tolle Verliebtheit. Und wenn ihr euch einmal in der Woche seht, ist doch schön. Und wenn er Liebesbriefe schreibt, ist doch auch wunderbar. Ja, klar. Und freu dich an ihm, dass du so einen süßen Kerl da hast. Ja, ich freue mich auch. Ja, und nicht so viel eifersüchtige Gedanken. Hm. Er hält schon zu dir. Ja, das hoffe ich. Ja, ich drücke dir die Daumen, Jana. Ja. Tschüss. Okay, tschüss. Angela oder Angela, 38. Hallo? Angela, hallo. Ja, guten Abend. Du hast ja angerufen, bei mir. Jawohl, ich freue mich, dass ich dich mal erreicht habe. Ja, schön, dass wir uns haben. Und zu welchem Thema hast du angerufen? Und zwar, ich bin verheiratet seit 4 Jahren. Mhm. Und mein Mann, der war am Samstag betrunken, hat gesagt, er fährt in Urlaub. Das habe ich natürlich nicht so richtig geglaubt. Wie, er fährt alleine in Urlaub? Ja, einfach so. Hat er so einfach zu dir gesagt? Ja, und hat seine Reisetasche gepackt, weil er halt betrunken war. Und da habe ich einen anderen Tag das war Samstag, am Sonntag früh habe ich zum Muttertag bei meinen Schwiegerleuten angerufen. Mhm. Und da haben die gesagt, ja, der ist nicht da. Und dann habe ich mich also sehr gewundert, dass er nicht dort ist. Und am Montag hat mich mein Mann aus Indien angerufen. Nein. Er hat einfach in Urlaub gefahren. Aus Indien hat er dich angerufen? Mhm. Und der ist im Suff nach Indien geflogen? Nein, der ist also erst am Samstag Nacht irgendwann bei seinen Eltern, hat dort geschlafen. Mhm. Und ist praktisch genommen... hat er dann einen Arbeitskollegen angerufen, der hat einen Flugplatz gefahren, last minute und tschüss. Aber nach Indien fährt man doch nicht einfach nur so, das muss man doch ein bisschen vorbereiten, da müssen Impfungen gemacht. Ja gut, aber da muss man sich impfen lassen und weiß ich, was man da also organisieren muss vorher. Mein Mann, also der hat Urlaub gehabt, der hat Durchfalltabletten eingepackt, das habe ich also gesehen, dass die weg sind, der ist weg, der ist fort. Der hat mich also angerufen und ich habe meinen Sohn als Zeugen hier, den können Sie gerne hören. Ja, ich glaub's dir, ich glaub's dir. Er hat gesagt, hallo. Also es ging just moment please und es war weit weg, ich wusste gleich, wer dran ist. Und ich sagte, ja, ich bin in Indien, da habe ich gesagt, Schatz, du bist toll, weil ich bezahle von meinem Baumarkt, ich verdiene die Miete und das Telefon, der hat mich ohne Wirtschaftsgeld, ohne alles da sitzen lassen. Und du bist stinkesauer? Ne, eigentlich bin ich nicht sauer. Also ich gönne ihm wirklich den Urlaub. Also wenn er gesagt hätte, ich fahre in Urlaub und alles normal, wie sich das gehört, tschüss und Aber du bist über die Art und Weise sauer. Und ich kann das bis jetzt eigentlich noch nicht begreifen. Ich muss jetzt fast drüber lächeln. Aber ich kann das gar nicht an mich, das kommt gar nicht an mich ran, weil das für mich unwahr ist. Weil eine Frau dort sitzen zu lassen mit Hund, Katze, Kind, Kegel, alles ohne Wirtschaftsgeld, das ist für mich eine total harte Situation. Ich weiß nicht mehr. Deswegen meinte ich gerade auch, du bist wahrscheinlich stinksauer jetzt. Wie läuft denn eure Ehe? Ich kann zu dem Thema auch was sagen. Ich war beim Gerner TV mal, Tote Hose im Ehebett. Und die Tote Hose im Ehebett, das ist schon seit 3 Jahren. Also wir waren verheiratet, vorher war alles super. Auf der Couch, überall. Und seitdem geht gar nichts mehr, seitdem wir verheiratet sind. Also ist die Ehe auch nicht mehr so das Gelbe vom Ei bei euch? Überhaupt nicht mehr das Gelbe vom Ei. Sonst würde man natürlich, wenn alles in Ordnung ist, sagt man, wenn man Urlaub braucht, macht man zusammen Urlaub, ne? Und fährt nicht als... Mir tut es einfach bloß weh. Weil er hat mich also beim Schwiegerleuten, weil wenn er betrunken ist, dann schiebt er alles auf mich und das habe ich also dann mitgekriegt. Mhm. Und ich verstehe das aber einfach nicht. Das ist mir, da ist mein Latein am Ende. Angela, nun kann man natürlich innerhalb von ein paar Minuten in einer solchen Telefonsache hier nicht eine Ehe analysieren und darüber eine Bewertung sagen, abgeben. Dennoch möchte ich fragen, wenn das alles so kompliziert zu sein scheint zwischen euch beiden und doch einiges oder vieles im Argen liegt, warum bist du mit dem Mann noch zusammen? Also ich bin jetzt 38 Jahre alt, ich bin 49 Mal operiert worden, ich bin 40% schwerbehindert, die nächsten Prozente kommen. Mhm. Ich habe Brustkrebs, ich bin unterleibs operiert worden, also alle Operationen, die du dir denken kannst, ich habe schweres Asthma und ich bin froh, dass ich überhaupt jemanden habe, weil wer nimmt mich noch? Also bin ich froh, dass ich ihn habe. Mm. Und ich liebe meinen Mann, aber ich kann mich mit ihm einfach nicht mehr, weißt du, wenn du von der Arbeit kommst, dann magst du dich ein bisschen unterhalten und ich bin eine kleine Kuschelmaus und koche gerne, mache alles, aber ich bin nur der DDR-Dreck, eine fette Sau, eine alte Schlampe. Das hört sich aber alles nicht sehr, sehr schön an. Ja, und ich kann das einfach, bei mir ist so weit, der Druck ist so weit, dass ich wirklich an Selbstmord denke. Und ich kann einfach nicht mehr. Ich bin zwar immer cool auf Arbeit und lustig, aber ich merke, ich verliere mich selber. Ich glaube, dir steht schon das Wasser ziemlich am Hals, ne? Ja, aber ich kann einfach nicht mehr. Und Angela, du weißt, wenn du diese Sendung ab und zu verfolgst, weißt du, dass ich... Ich gucke dich immer. Du guckst mich immer. Ja, dann weißt du, wir haben auch schon zusammen gesprochen. Das kann sein. Thema Alkohol, Alkoholismus, ja. Die Werbung. Ja. Schon ein bisschen länger her. Dann weißt du, dass ich im Hintergrund immer einen Psychologen habe. Und ich fände es sehr, sehr, sehr schön und gut, wenn du gleich noch ein bisschen länger und ausführlicher mit der Peter ist heute da, mit dem Peter reden könntest und würdest. Das wäre also ganz toll. Ja. Wenn, weißt du, ich habe einfach keine Kraft mehr. Ich bin schon so weit, dass ich eben einfach die Kraft nicht mehr führen kann, mein eigenes Leben zu führen. Ich gebe mich auf, weil ich fühle mich jetzt selber hässlich. Ich meine, ich habe bei McDonald's angefangen in Deggendorf. Ich bin ganz stolz, dass ich endlich einen Job gekriegt habe, der mir gefällt. Und wo ich auch ein bisschen anerkannt werde. Weil ich habe ja vorher einen super Job gehabt, aber habe meinen Mann mit in den Betrieb genommen, habe dadurch meine Arbeit auch verloren, weil er mich geschlafen hat auf Arbeit. Angela, wir machen das ja so. Du legst auf, du kennst die Prozedur und du wirst gleich von dem Peter angerufen. Ich danke dir recht herzlich, Dominik. Alles Gute. Und alles Gute selber. Tschüss, tschüss. Angela. Herzlich willkommen, Michaela, 30 Jahre alt. Guten Morgen. 30 Jahre, ne? Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Das gleiche Thema, Liebeskummer. Ja. Was ist heute los? Es ist Frühling, da sollt ihr kein Liebeskummer haben, sondern ihr sollt alle Liebesglück empfinden. Ja, das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Erzähl. Ja, 10 Jahre verheiratet, drei kleine Kinder. Ja. Seit anderthalb Jahren getrennt lebend. Mhm. Mein Mann möchte zu uns zurück. Es gab mehrere Probleme. Die haben wir eigentlich sehr gut gemeinsam gelöst. Wir haben die ganze Zeit trotz Trennung ein sehr harmonisches Familienleben verlebt. Habt ihr zusammengelebt noch, obwohl ihr getrennt wart? Nein. Nein, das nicht. Mhm. Er wohnt bei seiner Freundin. Mhm. Ah ja. Also er ist tagsüber bei uns und nachts bei der Freundin. Mhm. Und ich hatte ihm jetzt am Wochenende, nachdem alle Probleme eigentlich gelöst waren, ein Ultimatum gestellt. Das Ultimatum hieß Mittwoch. Bei uns wohnen oder rausschmeiß. Von meiner Seite aus. Nachdem ich also nie Druck auf ihn ausgeübt habe, sondern wir wirklich alles gemeinsam geregelt haben. Schlechtes und Gutes. Mittwoch, der gestrige Tag. Richtig. Mhm. Ich bin alleine. Mhm. Also er will nicht bei euch wohnen. Eigentlich will er das schon. Laut seiner Aussage will er das. Mhm. Nun stelle ich mir das aber auch alles sehr schwierig vor, bei euch zu wohnen, obwohl ihr getrennt seid und er hat eine andere Freundin. Nein, wir wollten ja eine ganz stinknormale Ehe weiterführen. Ach so, das war damit verbunden, dass ihr nochmal einen Neuanfang braucht. Ja, genau. Ach so, ja. Wie hat er denn dann begründet, dass er es nicht will mehr? Er hat es überhaupt nicht begründet, er will es immer noch. Bloß er schiebt den Einzug zu uns von einer Woche in die andere. Mhm. Das Ganze zieht sich jetzt hin seit anderthalb Jahren. Hat er denn seine Freundin noch? Ja. Aber wie soll das funktionieren? Er hat seine Freundin noch und die wollte er aufgeben. Die wollte er aufgeben? Ja, ja. Oh, das ist aber eine vertrackte Situation. Ja. Das hört sich aber auch nicht so an, als würde er nur gerade mit großer Leidenschaft jetzt wieder in eure Ehe zurückgehen wollen, wenn er sich so zögerlich verhält und wenn er bis heute immer noch mit seiner Freundin zusammen ist. Er tut alles, was man tun muss. Das heißt, ich habe mir im letzten Jahr ein Haus zugelegt mit Garten. Mhm. Er bewältigt alles. Er macht den Garten, er versorgt die Kinder, er ist zu Hause, er macht den Haushalt mit mir gemeinsam. Es ist eigentlich alles wie in einer normalen Ehe, bloß... Die Freundin? Nee, die Nacht. Ja, genau. Und abends geht er dann zur Freundin? Ja. Mhm. Ja, die alles entscheidende Frage ist ja, liebt ihr beide euch noch? Laut seiner Aussage von letzter Woche, ja. Laut seiner Aussage liebt er dich noch? Ja. Und du liebst ihn auch noch? Ja, sonst hätte ich das Spielchen nicht so lieb mitgespielt. Mhm. Glaubst du ihm das, dass er dich liebt? Das weiß ich nicht. Ich bin fast geneigt, ihm das nicht zu glauben. Wenn er bis heute eine Freundin hat, wenn er dich noch so sehr lieben würde, dann hätte er keine Freundin mehr. Ja, es gab ein Problem, darüber kann man auch nicht sprechen, was außer Welt geschaffen werden musste, wo er auch hundertprozentige Klarheit für brauchte. Mhm. Also es waren also schon zwingende Gründe, deswegen er eigentlich bis zur letzten Woche da bleiben musste. Das kann man jetzt nicht weiter erörtern, um was es da geht. Nein. Nun geht unsere Sendung gerade fast zu Ende. Du hörst das an der Musik. Ja. Würdest du gerne auch noch ein paar Worte mit unserem Psychologen reden? Ja. Das wäre sehr schön. Dann machen wir es auch so. Du legst auf und du wirst dann gleich zurückgerufen von dem Peter. Danke. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Christoph Hudelmeier. Und morgen haben wir eine Themennacht. Und da ist das Thema: Alte Liebe rostet nicht. Und ich frage euch, wer kann seine Ex, das hatten wir ja fast gerade schon, wer kann seine Ex oder seinen Ex partout nicht vergessen, obwohl vielleicht viele, viele Jahre dazwischen lagen und obwohl man sich unter Umständen vielleicht 10 Jahre gar nicht gesehen hat. Und wer hat unter Umständen nach einer sehr langen Zeit seine Jugendliebe wiedergefunden und ist mit der Jugendliebe jetzt liiert? Vielleicht nach 20 Jahren, vielleicht nach 30 Jahren. Und wer, das wäre sehr schön, wenn wir da jemanden an die Strippe bekämen morgen, ist, ich sag mal, 40 Jahre verheiratet und sagt, bei uns schnackelt das fast noch so wie früher. Vielleicht ein bisschen leiser und ein bisschen langsamer, aber es ist immer noch alles so ziemlich spannend zwischen uns. Das ist unser Thema morgen Nacht. Ich freue mich auf euch um Punkt 1, 1 Live Radio, Punkt 1 WDR Fernsehen. Macht's gut, eine schöne Nacht. Ciao.